Bad Business. Bad Business. Yeah. Bad Business. Biatch. Bad Business. Gib Cash, gib Dollars, gib Money. Ey, Motherfucker, das ist Geld, krieg Money Rain. Bad Business. Cash, gib Dollars, gib Money, ey. Motherfucker, das ist Geld, trink Money Rain. Bad Business. Okay, Money, Money, ich mache Bad Business. Ich meine, bang mit deiner Frau in dein Bad Business. Mein Dick ist 11 Inches, tief drin in deiner Honey. Das findet keiner funny, lauf jetzt zu deiner Mami. Ey, leichten Bitches, Messer in den Hals. Du willst essen, Baby, komm, wir fahren am besten in den Wald. Bus, para, brauch ein Fluchtfahrer. Money liegt im Tresor wie Sand in der Sahara. Gib dein Cash, gib dein Phone, ich will alles haben. Zieh das an, das Beton, ihr geht alle baden. Im Gegensatz zu dir ist Timberlake ein Bodybuilder. Was für ein Buddy, dein Buddy passt auf ein Malbi-Filter. Ich bin King, du willst haben, ich besorgen. Ich fick Schadis in den Morgen, für deinen Arsch kriegst du einen Orden. Ich werd nie wieder vergessen, warum Fotzen blasen. Schieß ein Loch im Magen. Okay, Money Rain. Money Rain Entertainment, TikTok. Lass dich schneiden, schmeiß Kokain vom Dach. Bad Business. Bad Business. Bad Business, Polizei fragt sich, was das. Wieso kriegen wir den Motherfucker nicht gefasst? Bad Business. Bad Business. Während Keeper mir Drinks an der Sofa bringen, wollen Bitches blown die Zeit so verbringen. Don John, ein Bad Boy wie Sean John, umgeben von bunten Lichtern. Hongkong. Heartbreaker, Sex, Drugs and Money Rain. Ich schlag deine Fresse bunt, Bitch. Body Pain, Body Pain. Weil du mit deinem Business nicht weiterkommst, träumst du nur von Oberklassen. Ich hab zwei davon, yeah. Denn ich mach große Dinger wie Mann. Bringe ein paar gewaschene Mille zur Bank. Hab die Philipp an, fast an der Million dran. iPhone Call, Christina Million dran. Ich will bang, heute ist Christina Million dran. Was ist an der Sache mit der Million dran? Ich werd nie wieder vergessen, warum Hoes die Beine spreizen. Weil wir mit Scheine schmeißen. Yeah, Money Rain. Money Rain Entertainment, TikTok. Lass dich schneiden, schmeiß Kokain vom Dach. Bad Business. Bad Business. Bad Business, Polizei fragt sich, was das. Wieso kriegen wir den Motherfucker nicht gefasst? Bad Business. Bad Business. Ich fahr die Hut ab im schwarzen Beamer. Paar 30 Kilos in deine Town. Bad Business. Bad Business. Sit mit den Girls und wir puffen Shisha. Schmeiß mit den E's, bis die Schlampe bounce. Bad Business. Bad Business. Money Rain Entertainment hebt ab. Lass dich schneiden, schmeiß Kokain vom Dach. Bad Business. Bad Business. Bad Business, Polizei fragt sich, was das. Wieso kriegen wir den Motherfucker nicht gefasst? Bad Business. Bad Business. Money Rain Entertainment tippt ab. Lass dich schneiden, schmeiß Kokain.